feel a stronger love. I feel a stronger love. Oh, when I'm without you, ooh, baby, every night all I can do is dream of you. Dream of me, wrapped around your love. Yes, I do. Deep inside my soul, and I know that you want me. So come and take it, baby. Oh, yeah. Well, I just won't be satisfied till we make stronger love. Baby, I feel a stronger love. Stronger love. Baby, I feel a stronger love. It's not an ordinary love. I sure have got a stronger love. Stronger love. Baby, I feel a stronger love. I feel a stronger love. Der Sunday Service ist hier am Start und ja, hat viel neue, naja, nicht unbedingt neue, aber viel Musik für euch auf jeden Fall. Die Neuheitenkiste ist relativ dünn besiedelt jetzt im Sommer, von da gibt es auch ein bisschen Musik, die vielleicht schon ein paar Tage älter ist, aber nicht unbedingt schlechter klingen muss. Los ging es gerade mit LeBlanc and Carr und ihrem Song Stronger Love. Das sind Danny LeBlanc und Peter Carr, die haben 1977 eine Platte veröffentlicht, ihr einziges Album. Midnight Light betitelt, das ist dieser Song her und der ist auf einer Compilation vertreten, die da heißt Too Slow to Disco Part 2. Gab es auch schon das ein oder andere Mal hier zu hören in der Sendung und ja, bei der sommerlichen Musik genau das Richtige, diese kalifornische, ja eigentlich eher so Slow-Rock-Geschichten, in diesem Fall aus den 70ern. Heute in der Sendung gibt es Musik von Jamie XX, der hat mit In Color eine tolle, spannende, abwechslungsreiche Platte hervorgebracht. Hudson Mahorky ist dabei mit vielen Gastsängern auf seinem neuesten Album. Dann gibt es Musik von Toru Imoi und ganz viel Reggae aus dem Hause Studio One. Hier aber erstmal was aus dem Hause Singer-Songwriter und zwar Sharon Van Etten. Thank you. Sharon Van Etten hörten wir. Die hat gerade eben eine EP veröffentlicht mit 5 sehr schönen Songs drauf. I Don't Want to Let You Down heißt dieses Werk. Davon hörten wir auch gerade den Titelsong. Die Singer-Songwriterin aus New York hat schon 2-3 Alben veröffentlicht, die wirklich alle sehr, sehr gut klingen. Hut ab für diese Leistung. Von L.A. geht's nach Kalifornien, von New York geht's nach L.A., das wollte ich sagen, nach Kalifornien, zu Shane Alexander. Der hat doch tatsächlich schon 5 Alben veröffentlicht, obwohl ich eigentlich nur 1-2 Songs von ihm kenne. Neueste Single erscheint die nächsten Tage, Heart of California. Heart of California inside my chest. If I get lost, won't you please point me west where the sun is hanging low to ease my weary bones? Where your golden heart is waiting to welcome me back home. I still remember the first time that I Canyon high on the hillside, nowhere ever made me feel so fine. Looking out on the lay of the land, stretching out below, my heart was racing as fast as it goes. I was so sure I was right, but it was you, California, and me, right from the start. Vorne hörten wir einen Song von Shane Alexander. Bei der nächsten Band, vor allen Dingen bei dem Namen, dürfte es Verwirrung geben. Slime, damit ist nicht gemeint, die Hamburger Punkrock-Legende, die ja immer für gute Songs zu haben ist oder war, sondern Slime ist musikalisch was ganz anderes. Projekt von einem gewissen Will Archer, der kommt aus Newcastle, also aus England, und macht auf seinem Debütalbum mit dem Titel Company eher so Neo-R&B mit ganz hauchdünnen Falsettgesang. Er hat wohl schon, obwohl er erst 23 Jahre jung ist, schon 400 Songs geschrieben und komponiert, und davon hat er jetzt 10 ausgewählt für eben dieses Debütalbum, welches im August erscheinen wird. Hier kommt Slime mit Hot Dog. Thank you. Also Slime mit dem Song Hot Dog. Wahrscheinlich werden sie sich bald Slime UK nennen dürfen, wenn die Hamburger Punkband dann gegen diesen Namen vorgehen sollte. Ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, die gibt es immerhin schon seit ein paar Jahren länger als das Projekt von diesem Will Archer hier. Und bei dem Song gerade eben war eine gewisse Cela Sue zu hören als Vokalistin, die auch schon mal bei der Band Blood Orange gesanglich ausgeholfen hat, hier auch bei diesem Song mit am Start. Und wie gesagt, das Debütalbum von Slime mit dem Titel Company ab August erhältlich. Das Hamburger Label Büro B hat sich daran gemacht in den letzten Jahren, vor allen Dingen Musik aus den 70er Jahren, elektronische Krautrock und kosmische Musik wieder zu veröffentlichen, und dabei gab es einige Schätze zu heben. Die gibt es dann teilweise auch kompiliert auf einer Reihe, die nennt sich Kollektion. Da ist jetzt der vierte Teil erschienen. Der erste wurde von Tim Gain zusammengestellt, ehemals Mitglied von Stereolab. Das zweite von Lloyd Cole, die dritte von Holger Hiller und jetzt die vierte von Richard Fearless, der sonst Mitglied bei der Band, wie heißen die noch gleich, Death in Vegas, genau. Und das Ganze gibt es als Doppel-CD, dreifach Vinyl oder als Download. Deshalb auch zwei Songs, war wirklich sehr umfangreich. Hier erstmal relativ kurzer Tritons Ruf von Augenweide. Kurz und schmerzlos und hätte auch irgendwie von Bill Wells sein können, aber wahrscheinlich schon ein paar Jahre älter hier. Dieser Song von Augenweide, Tritons Ruf, einer von insgesamt 25 Songs auf der Compilation Kollektion 4. Darauf gibt es neben älteren Krautrock und avantgardistischen Geschichten auch aktuellere Bands zu hören, wie zum Beispiel auch Kreidler hier mit dem Song New Earth. Thank you. Das waren Kreidler mit New Earth. Neben dieser Band und diesen Song gibt es hier unter anderem auch Faust drauf zu hören. Asmus Tietzens ist dabei, The 39 Clocks, Der Plan, You, Sollust und noch viele weitere Interpreten und Bands auf der Kollektion 4 herausgekommen auf Büro B, dem Hamburger Label für Elektronisches und vor allen Dingen auch für ja, historische Musik aus den 70er Jahren. Deichkind haben ein neues Motto, nicht do it yourself, sondern lieber ich lasse es jemand anderen machen, also selber machen lassen. Die neueste Single vom Album Niveau, weshalb, warum. Und bei der Single-Version haben sie sich ganz rausgenommen, alle haben mitgemacht außer Deichkind. Alle sind in diesem Fall Kraftklub, Campino, Sammy Deluxe, Smudo, Fettes Brot, Jan Delay, Inga Humpe war dabei, Dendemann, Bonaparte und noch viele, viele andere selber machen lassen. Ja, Deichkind haben es halt irgendwie echt drauf, ne? Yeah. Später zahlen, früh aufstehen, yeah. Vaters Firma übernehmen. Freundlich grüßen, Arschloch holen, Bierchen aus dem Keller holen. Plastik trennen, Fernseh gucken und die Rechnung drucken. Hey. Bücher lesen, glücklich leben, sich vergnügen, sich benehmen. Was? Hände schütteln, Hemden bügeln und die Wände düben. Pleite gehen, Urlaub machen, Ordnung schaffen. Verpacken, Listen schreiben, sich auch mal verkleiden. Auto tanken, Sekten trinken, sicher landen. Ich sag euch, alles muss man selber machen lassen. Do it yourself ist out, ich lass das jemand anderen machen. Alles muss man alleine machen lassen. Ich muss mir schon wieder deine Hände dreckig machen. Ich muss zum Mäuse melken, Wale retten und genau in schwarzen Treffen. Schäne putzen, Brötchen kaufen, dreimal um die Alster laufen. Body bilden, Daten sammeln, sich ne Freundin angeln. Echte Fakten schaffen, alles selber machen lassen. Yeah! Bullen stoppen, Einkauf tragen, nochmal Sorry sagen. Partner tauschen, Flüge buchen, Wahrheit sagen, Schlüssel suchen. Welt erobern, oben dealen, Haft antreten, Lotto spielen. Brille putzen, Geld verdienen, Knöpfe drücken, Knarre ziehen. Alles muss man selber machen lassen. Do it yourself is out, ich lass das jemand anderen machen. Alles muss man alleine machen. Alleine machen lassen, alleine machen lassen. Alles muss man selber machen lassen, oh ja. Alles muss man alleine machen lassen, das macht mir Spaß. Alles muss man selber machen lassen, oh ja. Alles muss man alleine machen lassen, oh ja. Alles muss man selber machen lassen. Alles muss man alleine machen lassen, oh ja. Alles muss man selber machen lassen. Alles muss man alleine machen lassen. Stimmung halten, Fässer heben, Kerne spalten, Spuckis kleben, Stöcke ziehen, demonstrieren, Haare bürsten, gratulieren. Schulen bouncen, Rassen mengen und alle Rettner quälen. Biere, Hexen, Schnäpse trinken und alle Verstecke finden. Runterbücken, Schuhe binden, tolle Schnäppchen finden. Lieder schreiben, Gilder treiben, immer auf dem gleichen bleiben. Felgen tun, Basis saufen, übelst kornern, Pfeffi saufen. Gabel halten, Kabel hüten, Fliegen töten. Ich sag euch, alles muss man selber machen lassen. Do it yourself is out, ich lass das jemand anderen machen. Alles muss man alleine machen lassen. Ich muss mir schon wieder deine Hände dreckig machen. Einen fahren lassen und die Fassung verlieren. Sag mal, kannst du mir mal bitte deine Fresse polieren? Einen fahren lassen und die Fassung verlieren. Sag mal, kannst du mir mal bitte deine Fresse polieren? Alles muss man selber machen lassen, oh ja. Alles muss man alleine machen lassen, macht mir Spaß. Alles muss man selber machen lassen, oh ja. Alles muss man alleine machen lassen, alles muss man selber machen lassen. Na, ich weiß ja nicht. Das Studio sieht eigentlich, ich hab es mir ehrlich gesagt, ein bisschen luxuriöser vorgestellt bei euch. Naja, wahrscheinlich selber gemacht, wa? Je weniger du selber machst, desto weniger machst du auch falsch. Denk mal darüber nach, Alter. Ja, nicht so schwer. Die Welt keeps on turning, Alter. Universe keeps on spinning. Was ist los? Thank you. are the most fortunate one. No reason to believe. You have the arms to sound the alarm, but you don't feel the need. The Others, das sang gerade eben der New Yorker Musiker und Künstler Ryan Lott, aka Sun Lux. Sein neuestes Album, sein drittes heißt Bones und ja, I Am The Others war davon gerade eben zu hören. Lee Bannon kommt aus Los Angeles, eigentlich eher so Hip-Hop assoziiert oder sozialisiert, muss man eigentlich eher sagen. Und sein neuestes Album Patterns of Axel ist dann doch eher sphärisch und relativ sperrig geraten. Allenfalls ein Song, der so ein bisschen vielleicht radiotauglicher ist und auch mir gefällt. Hier kommt Lee Bannon mit Inflatable. Thank you. Ja, Lee Bannon hier in Drum and Bass Rhythmik unterwegs vom Album Pattern of Axel hörten wir Lee Bannon mit seinem Song Inflatable. Hudson Mohawky kommt aus Manchester, ist ziemlich gefragter DJ und Produzent und hat mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Lil Wayne dabei, Björk, Anthony and the Johnsons, Pusha T, Pharrell, Mark Ronson und so weiter und so fort. Und hat vor kurzem mit Lantern sein neuestes Album veröffentlicht. Auch da einige Gastsänger drauf. Das sind dann auch so die besseren Songs. Hier hören wir Warriors von Hudson Mohawky. An den Vocals sind Ruka, Zoid und Devö zu hören. Hudson Mohawky war das mit Warriors featuring Rukazoid und Die Vö. Und ich bin etwas erstaunt über diese Platte. Lantern heißt sie, weil ich Hudson Mohawky kenne von so, ja, zwei Maxis, wo er ziemlich gute Elektronik drauf macht, die so Richtung Fortet er geht, also intelligente Elektronik, aber dann sehr, sehr tanzbar wiederum. Wahnsinnig gute Nummern, und diese neue Platte macht so einen richtig großen Spagat zwischen so Zwischensongs, die nicht richtig knallen, und dann irgendwelche Vocal-Geschichten, wo man sich fragt, was soll das eigentlich? Soll das R&B sein? Soll das Elektronik sein? Also ja, schon etwas zwielichtige Angelegenheit. Hier ein Song ist da drauf, der relativ gut ist, Indian Steps, und da ist an den Vocals zu hören Anthony Haggerty, kennt man von Anthony and the Johnsons. You only need me. You only need me. And I wanted you. I'm standing by the side of your house, waiting and waiting, because I know you're sleeping. Sleeping, I take Indian steps, because I don't want wake you, look at the sky. Now look through my eyes, swim up from the deep, dance in a field of weakness. Forever I love you, like a lamb under the gun. I try to guard your spirit. Someone, you wanted me, you wanted me. Jetzt kommt noch so eine Minute lang Synthie-Tastengedrücke bei diesem Song, der eigentlich sehr gut war, aber hier dann doch eine Minute, die man ausblenden kann. Indian Steps, das war Hudson Mohawky featuring Anthony. Anthony Haggerty ja immer gern als Gastsänger gesehen und natürlich auch gehört. Und ja, warum sind die nicht mal ein bisschen spielfreudiger oder experimentierfreudiger und fragen mal Robert Pollard zum Beispiel. Macht er vielleicht zu viel Indie? Der ehemalige Chef von Guided by Voices hat ja auch gerade eine neue Soloplatte veröffentlicht, Faulty Superheroes. Den würde ich gerne mal hören hier als Vokalist. Vokalist von Hudson Hawkey. Aber den hören wir jetzt trotzdem mit Up, Up, End Up, Robert Pollard. Band Up End Up, das war Robert Pollard vom neuesten Album Faulty Superheroes. Das soll eine 21. Solo-Platte sein. Ich habe nicht mitgezählt, vielleicht ist es auch erst die 19., aber zumindest, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Ich glaube, er selbst hat es auf seiner Homepage geschrieben, dann muss es ja wohl irgendwie stimmen. DuckTales ist das Solo-Projekt von Matt Mondenile, ansonsten auch bei der Band Real Estate mit an Bord. DuckTales ein bisschen sein Solo-Output. Hier kommt er mit Surreal Exposure. Come over, it's cream. Surreal Exposure hörten wir von Matt, von Matt Mondenheim und seinem Projekt DuckTales. Das Album dazu wird heißen St. Catherine und erscheint Ende Juli. Mit Tell National geht's hier zum Ende der ersten Stunde weiter. Tell National, eine Band aus dem Niger, die gerade eben mit Soy ihr zweites Werk außerhalb ihrer Landesgrenzen veröffentlicht haben. Ja, klingt typisch afrikanisch natürlich. Hier Sarah Quina, der Song von Tell National.